Erster, wer Disziplin möchte, möchte auch wissen, aber wer Kritik nicht mag, ist unvernünftig. Zweiter, ein guter Mensch findet Gunst bei Gott, aber den hinterhältigen Mann verurteilt er. Dritter, niemand findet durch schlechtes Verhalten Sicherheit, aber die Grundlage der Frommen bleibt stabil. Vierter, eine tüchtige Frau ist die Ehre ihres Mannes, aber eine schamlose Frau ist wie eine Krankheit in seinen Knochen. Fünfter, die Gedanken der Frommen sind gerecht, aber die Pläne der Gottlosen sind betrügerisch. Sechster, die Worte der Gottlosen gefährden das Leben, aber der Mund der Rechtschaffenen rettet sie. Siebter, die Gottlosen werden zerstört und verschwinden, aber das Haus der Frommen bleibt bestehen. Achter, ein Mann wird für seine Klugheit gelobt, aber wer verwirrt denkt, wird verachtet. Neunter, es ist besser, bescheiden zu sein und einen Diener zu haben, als sich wichtig zu machen und kein Brot zu haben. Zehnter, der Fromme weiß, wie es seinem Vieh geht, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Elfter, wer sein Feld bestellt, wird genug zu essen haben, aber wer nutzlosen Dingen nachläuft, ist unvernünftig. Zwölfter, die Gottlosen sind gierig nach dem Gewinn der Bösen, aber die Grundlage der Frommen ist dauerhaft. Dreizehnter, der Böse gerät durch seine falschen Worte in Schwierigkeiten, und so entgeht der Fromme der Gefahr. Vierzehnter, ein Mensch bekommt viel Gutes durch seine Worte, und was er anderen antut, kommt auf ihn selbst zurück. Fünfzehnter, ein Narr denkt, sein Weg ist richtig, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Sechzehnter, ein Narr zeigt seinen Ärger sofort, aber ein kluger Mensch ignoriert eine Beleidigung. Siebzehnter, wer offen die Wahrheit sagt, spricht gerecht, aber ein falscher Zeuge lügt. Achtzehnter, manche reden verletzend wie ein Schwert, aber die Worte der Weisen bringen Heilung. Neunzehnter, die Wahrheit bleibt für immer, aber eine Lüge hält nur für einen kurzen Moment. Zwanzigster, Betrug ist im Herzen derer, die Böses planen, aber die zum Frieden raten, bringen Freude. 21. Dem Frommen passiert kein Unglück, aber die Gottlosen sind voller Unglück. 22. Gott hasst falsche Worte, aber die treu sind, gefallen ihm. 23. Ein kluger Mann zeigt sein Wissen nicht sofort, aber ein Narr zeigt seine Dummheit offen. 24. Fleißige Menschen werden erfolgreich sein, aber faule Menschen werden dienen müssen. 25. Sorgen machen einen Menschen traurig, aber ein freundliches Wort macht ihn froh. 26. Der Fromme wählt seinen Weg gut, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. 27. Ein Fauler fängt kein Wild, aber Fleiß ist ein wertvolles Gut für den Menschen. 28. Der Weg der Gerechtigkeit führt zum Leben, aber der Weg des Bösen führt zum Tod.